Stelle hab ich nie gekonnt. Wie die Haut verbrannt, hab ich mich lang gesonnt. Zeit für mich, weine nicht, ich behalt dein Gesicht. Singen auch Sirenen hinterm Horizont. Schwere Bahnhofsdächer über uns gestellt, Gleise wie ein Fächer in die weite Welt. Zeit für mich, weine nicht, hat gefallen dein Gesicht, wie man auch sein rotes Blut gefallen hält. Zurück, wann das war.